Und dies sind die Namen der Stämme, im äußersten Norden vom Meer an in der Richtung nach Hetlon bis da, wo es nach Hamat hineingeht, und weiter bis nach Hazar Enon, so dass das Gebiet von Damakus nordwärts bleibt, zur Seite von Hamat, so dass ihm das Land zufällt von der Ostseite bis zur Westseite, denn, ein Stammgebiet. Neben den, von der Ostseite bis zur Westseite, Asser, ein Stammgebiet. Neben Asser, von der Ostseite bis zur Westseite, Naphtali, ein Stammgebiet. Neben Naphtali, von der Ostseite bis zur Westseite, Manasse, ein Stammgebiet. Neben Manasse, von der Ostseite bis zur Westseite, Ephraim, ein Stammgebiet. Neben Ephraim, von der Ostseite bis zur Westseite, Ruben, ein Stammgebiet. Neben Ruben, von der Ostseite bis zur Westseite, Juda, ein Stammgebiet. Neben Juda, von der Ostseite bis zur Westseite, soll die Landhebe liegen, die ihr abzugeben habt, 25.000 Ellen breit und so lang, wie ein jeder der Stammesanteile, von der Ostseite bis zur Westseite, und das Heiligtum soll in seiner Mitte liegen. Die Hebe aber, die ihr für Jahwe abgeben sollt, hat in der Länge 25.000 Ellen und in der Breite 20.000. Und folgenden soll die heilige Hebe gehören, den Priestern ein Bezirk nach Norden 25.000 Ellen, nach Westen 10.000 Ellen, nach Osten 10.000 Ellen und nach Süden 25.000 Ellen. Und das Heiligtum Jahwes soll mitten darin liegen. Den geweihten Priestern, den Zadok-Söhnen, die meines Dienstes gewartet haben, die nicht irre gingen, als die anderen Israeliten irre gingen, gleich wie die Leviten irre gegangen sind, ihnen soll es als zur Hebe gehörige Stück von der Landhebe, als Hochheiliges, gehören neben den Bezirke der Leviten, den Leviten aber ein Gebiet entsprechend dem Gebiete der Priester, 25.000 Ellen Länge und 10.000 Ellen Breite, im Ganzen also eine Länge von 25.000 und eine Breite von 20.000 Ellen. Davon dürfen sie nichts verkaufen, noch vertauschen, noch darf der beste Teil des Landes in anderen Besitz übergehen, denn er ist Jahwe heilig. Die 5.000 Ellen aber, die längs der 25.000 Ellen von der Breite noch übrig sind, sind gemeiner Bezirk für die Stadt, zum Wohnen und zur Gemeinde trifft, die Stadt aber soll mitten darin liegen. Und dies sind ihre Maße, die Nordseite 4500 Ellen und die Südseite 4500 Ellen und auf der Ostseite 4500 Ellen und die Westseite 4500 Ellen. Und die Gemeinde trifft der Stadt soll nach Norden 250 und nach Süden 250 und nach Osten 250 und nach Westen 250 Ellen betragen. Und was von der Länge entlang der heiligen Hebe noch übrig ist, 10.000 Ellen nach Osten und 10.000 Ellen nach Westen, dessen Ertrag soll den Ackerbürgern der Stadt zur Nahrung dienen. Und was die Ackerbürger in der Stadt anlangt, so sollen Leute aus allen Stämmen Israels das Stück der Hebe bebauen. Insgesamt also sollt ihr als Hebe 25.000 Ellen ins Gewirt abgeben, die heilige Hebe nebst dem Grundbesitze der Stadt. Was noch übrig ist, soll dem Fürsten gehören, auf beiden Seiten der heiligen Hebe und des Grundbesitzes der Stadt, ostwärts neben den 25.000 Ellen bis zur Ostgrenze und westwärts neben den 25.000 Ellen bis zur Westgrenze, entsprechend den Stammesanteilen. Das gehört dem Fürsten, und die heilige Hebe und das Tempelheiligtum soll mitten darin liegen. Und vom Grundbesitze der Leviten und vom Grundbesitze der Stadt an, der mitten zwischen dem liegt, was dem Fürsten gehören soll, soll alles, was zwischen dem Gebiete von Juda und dem von Benjamin liegt, dem Fürsten gehören. Die übrigen Stämme aber sind von der Ostseite bis zur Westseite, Benjamin, ein Stammgebiet. Neben Benjamin, von der Ostseite bis zur Westseite, Simeon, ein Stammgebiet. Neben Simeon, von der Ostseite bis zur Westseite, Issachar, ein Stammgebiet. Neben Issachar, von der Ostseite bis zur Westseite, Sebulon, ein Stammgebiet. Neben Sebulon, von der Ostseite bis zur Westseite, Gad, ein Stammgebiet. Neben Gad aber, auf der Südseite, nach Mittag zu, soll die Grenze laufen von Tamar über Meriba bei Kades zum Bach Ägyptens hin, an das große Meer. Dies ist das Land, das ihr als Erbbesitz unter die Stämme Israels verlosen sollt. Und dies sind ihre Erbteile, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Und dies sind die Ausgänge der Stadt, 31a, und zwar sind die Tore der Stadt nach den Stämmen Israels benannt, 30b, auf der Nordseite, die 4500 Ellen nach dem bekannten Maße misst, 31b, liegen drei Tore, das Tor Rubens, eines, das Tor Judas, eines, das Tor Levis, eines. Und nach der Ostseite mit ihren 4500 Ellen liegen drei Tore, das Tor Josefs, eines, das Tor Benjamins, eines, das Tor Danz, eines. Auf der Südseite mit 4500 Ellen Ausdehnung liegen drei Tore, das Tor Simeons, eines, das Tor Issachars, eines, das Tor Sebulons, eines. Die Westseite mit ihren 4500 Ellen hat drei Tore, das Tor Gads, eines, das Tor Assas, eines, das Tor Naphtalis, eines. Ringsum gemessen sind es 18.000 Ellen, und heißen wird die Stadt fortan, Jahwe da selbst.